ankommt. Sieh dich um, sieh die Trümmerhaufen, die wir hinterlassen. Alles anders und irgendwie schlimmer als bisher. Die Vergangenheit wird zu Stein. Ich begangen, wir rannten los, doch wir waren blind. Sind wir immer noch dieselben, die wir einmal waren? Zeig mir unsere Visionen, zeig mir unser Ziel, Lügen und Irrtum.